das Heim. Hier wollen wir miteinander froh und glücklich sein. Den Heimatbrunnen musst du sehen, das Kölner und das Neusser Tor, und bleibst am alten Markt du stehen, dann singst du mit uns im Chor. Es gibt nur ein Heim, und das ist Gerresheim. Hier wollen wir fröhlich sein, hier wollen wir glücklich sein. Es gibt nur ein Heim, und das ist Gerresheim. Hier wollen wir miteinander froh und glücklich sein. Es gibt nur ein Heim, und das ist Gerresheim. Hier wollen wir fröhlich sein, hier wollen wir glücklich sein. Es gibt nur ein Heim, und das ist Gerresheim. Hier wollen wir miteinander froh und glücklich sein. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, dass wir heute etwas berichten können und uns unterhalten können über das Straßenfest der Bürgerhilfe. Bei uns zu Gast Herr Siene und Herr Gerski von der Stadtsparkasse. Ich habe gehört, Sie haben die Schirmherrschaft übernommen. Schätzen Sie dieses Ereignis bei uns in Gerresheim? Ja, absolut. Das Straßenfest der Bürgerhilfe hat ja schon eine Riesentradition. Und ich selbst kenne Herrn Küsters von der Bürgerhilfe nun gute 5 Jahre. Und wir haben gemeinsam hier schon viel gemacht. Und von daher hat es mich besonders gefreut, als Herr Küster uns die Schirmherrschaft angefragt hatte, dass wir da auch entsprechend hier unsere gemeinsame Tradition fortführen konnten und im Rahmen der Schirmherrschaft auch ein bisschen dem Fest unter die Arme greifen können. Ja, super. Herr Gerski, waren Sie auch schon mal beim Straßenfest der Bürgerhilfe dabei? Selbstverständlich. Zwar nicht aktiv, wie unser Oberbürgermeister im Radschlag, aber meine Kinder habe ich dazu. Sie können, Sie können ja noch ein bisschen trainieren, nein, aber Ihre Kinder, die teilnehmen können? Die sind zwischen 6 und 12 und zumindest die Kleineren sind schon wieder ganz heiß darauf, dieses Jahr beim Radschlägerturnier mitmachen zu dürfen. Ja, das ist ja auch ein sehr schönes traditionelles Ereignis, dass man diese Kultur des Radschlagens hier aufrechterhält. Das ist auch eine Besonderheit Düsseldorfs. Wahrscheinlich werden uns einige beneiden darum, dass wir sowas überhaupt möglich machen können. Für die Kinder ist das ein spannendes Ereignis. Auf dem Straßenfest erwartet uns aber nicht nur das Radschlägerturnier. Hans, was haben wir denn noch zu bieten auf dem Straßenfest? Ja, wir haben auch immer viel zu bieten. Wir haben natürlich lecker Bier vom Fass natürlich. Dann haben wir einen Kuchenstand. Wir haben große Tombola. Wie gesagt, das Radschlägerturnier. Das Wichtigste. Hier werden die Kinder dann im Oktober wieder eingeladen ins Büro beim Oberbürgermeister und können dort mal den Jan-Wellem-Saal sehen. Und das ist für manches Kind ist das ein Highlight, was in seinem Leben sonst nie erleben wird, in einem Jan-Wellem-Saal zu sein. Ja, aber du hast trotzdem was vergessen. Wichtig beim Straßenfest ist natürlich auch, dass wir einen Trödelmarkt haben. Ja, das, oh ja, natürlich, natürlich. Ja, der Trödelmarkt, wir haben ja fast Leute, die kommen schon seit 27 Jahren dorthin. Oder ja, das erste Jahr ist das Straßenfest hier im Rhein ja ausgefallen. Aber wer noch Interesse hat an einem Trödelstand, kann sich bei uns melden unter 2804 295. Ja, wir werden zum Schluss der Sendung noch mal ausführlich darauf hinweisen. Also es gibt immer viele Bestände, die wirklich jedes Jahr kommen, aber es gibt auch immer eine gewisse Fluktuation. Es ist möglich, wieder einen neuen Stand zu bekommen. Was wird denn verkauft auf dem Straßenfest? Also, da kann jeder kommen. Also wir haben jedes Jahr, klar, sind Leute, die über 25 Jahre dabei waren, die werden älter, können nicht mehr stehen und so weiter. Dann ist klar, wir haben da jedes Jahr welche, die leider, muss man sagen, absahen, weil sie es gesundheitlich nicht mehr können. Und deswegen müssen wir neue suchen. So, ja. Aber angeboten wird quasi querbeet alles, was der Hausstand hergibt. Alles. Viel ist auch für Kinder, also auch interessant für die Herren, die beide Väter sind, habe ich gehört. Wenn sie ihre Kinder mitbringen, da wird auch einiges immer an Spielzeug angeboten. Da greift man gerne zu. Und vielleicht machen wir erstmal was Musik und machen dann gleich nochmal weiter. Tischtennis am Staufenplatz. Heute spielt wieder Gelb und Schwarz. Schmetterball ist angesagt. Deutscher Meister Borussia. Tischtennis am Staufenplatz. Heute spielt wieder Gelb und Schwarz. Schmetterball ist angesagt. Deutscher Meister Borussia. Schmetterball ist angesagt. Deutscher Meister Borussia. Tischtennis am Staufenplatz. Heute spielt wieder Gelb und Schwarz. Schmetterball ist angesagt. Deutscher Meister Borussia. Heute hier zu Gast die Stadtsparkasse, den Herrn Siene und den Herrn Jerski von der Stadtsparkasse, die die Schirmherrschaft bei unserem diesjährigen Straßenfest freundlicherweise übernommen haben. Danke, Liga. Herr Siene, Sie werden wahrscheinlich mit unserem Oberbürgermeister, den wir angefragt haben, das Straßenfest mit eröffnen. Und ich denke, an dem Tag werden Sie dann auch das muntere Treiben bei bestem Wetter. Wir haben fast immer gutes Wetter miterleben können. Ich glaube, Sie haben sogar Ihre persönliche Hilfe angeboten, dass Sie, wenn irgendwo eine helfende Hand mal gefragt ist, dass Sie da auch gerne mithelfen. Ist das richtig? So ist das. Wer höflich gefragt hat, hat auch eine höfliche, bejahende Antwort von meiner Seite aus bekommen. Das ist der Plan und ich hoffe für alle, für die Organisatoren und aber auch für die Gäste natürlich, dass wir ein blendendes Sommerwetter mit haben werden an dem Wochenende und ich freue mich da schon ganz besonders drauf und natürlich auch auf die Ehre mit unserem Oberbürgermeister gemeinsam das traditionsreiche Straßenfest hier mit Herrn Küsters gemeinsam eröffnen zu dürfen. Und das ist ja ein Ereignis in Gerresheim, also außer Altweiber, da sieht man auch sehr viele Gerresheim auf einem Platz, das wirklich sehr gut besucht ist. Sie werden auch viele bekannte Gerresheim, auch Ihre Kunden werden Sie da treffen, in anderer Umgebung. Und wir hoffen natürlich, dass wir Erfolg haben. Ihre Schirmherrschaft ist für uns sehr wichtig, weil sie auch dem einen Wert auch beimisst, auch der guten Sache, die Sie dann tatsächlich unterstützen. Ich weiß auch, dass die Stadtsparkasse auch sehr karitativ und wohltätig versucht, auch tätig zu sein und auch einen Teil dessen, was sie bekommt, auch in irgendeiner Form auch wieder auch vor Ort wieder den Leuten zugutekommen zu lassen. Ich weiß, Sie haben immer ein offenes Ohr, die Geschäftsführung, für bestimmte Wünsche, die man auch in kleinem Rahmen erfüllen kann. Und was uns wichtig ist, sind ja die Kinder in Gerresheim und die wir unterstützen wollen. Und waren Sie schon mal bei einer Einkleideaktion dabei? Leider hatte sich bisher noch nicht die Möglichkeit ergeben, persönlich mal mit dabei zu sein, aber diverse Kollegen von mir hier aus Gerresheim hatten Herrn Küsters gemeinsam mit der Bürgerhilfe schon begleitet. Aber ich denke, das werden wir sicherlich in der Zukunft auch noch mal gemeinsam hinbekommen können. Die Frau Günther, die war mal mit. Frau Günther war mal mit, genau. Ja. Genau. Also eigentlich ist das wirklich eine schöne, wir nehmen Sie gerne mal mit das nächste Mal. Es ist eine schöne Aktion zu sehen, wirklich wie man auch unmittelbar, wir geben den Eltern nicht einen Geldbetrag in die Hand, wir gehen mit den Kindern und den Eltern die Kinder an einzukleiden. Das heißt, sie bekommen mal da nichts Gebrauchtes, sondern sie können sich selbst aussuchen, sie stehen mal im Mittelpunkt. Und die glücklichen Augen da zu sehen, das ist wirklich eine schöne Sache, dass die Hilfe dann unmittelbar ankommt. Und wir versuchen auch wirklich vor Ort, da wo wir Not sind, eigentlich den Leuten zu helfen und sie zu unterstützen. Jetzt hören wir erstmal noch ein bisschen Musik. Ich bin der Fahrer der Linie 3. Heute geht es wieder nach Germersheim. So fahre ich durch unsere schöne Stadt. Sieh, was sie alles hat, da bist du platt. Ja, jede Fahrt ist interessant, denn man erlebt so allerhand. Die Bahn soll immer pünktlich sein, doch jeder möchte schnell noch rein. Was da so all passiert? Klemmt ne Flasche, fliegt darauf kaputt, am Boden liegt und alles riecht nach Bier. Ich bin der Fahrer der Linie 3. Heute geht es wieder nach Germersheim. So fahre ich durch unsere schöne Stadt. Sieh, was sie alles hat, da bist du platt. Ja, jede Fahrt ist interessant, denn man erlebt so allerhand. Mit Kinderwagen und mit Hund, die Bahn ist voll, es geht jetzt rund. Die Oma möchte raus. Wie kommt sie an den Hund vorbei? Die Schüler machen ein Geschrei, da fällt der Strom noch aus. Ist es denn? Der Fahrer der Linie 3. Heute geht es wieder nach Germersheim. So fahre ich durch unsere schöne Stadt. Sieh, was sie alles hat, da bist du platt. Ja, jede Fahrt ist interessant, denn man erlebt so. Wer kommt dort aus der alten Stadt, steigt ein, ganz kleine Augen hat, ist müde und schläft ein. Na, fährt mit mir ins Depot hinein, so weck ich ihn, es ist der Hein, der Service, der muss sein. Ich bin der Fahrer der Linie 3, heute geht es wieder nach Germersheim. So fahre ich durch unsere schöne Stadt. Sieh, was sie alles hat, da bist du platt. Ja, jede Fahrt ist interessant, denn man erlebt so allerhand. Ja, heute hier zu Gast von der Stadtsparkasse, Herr Siehne, und den Herrn Gerske von der Stadtsparkasse hier im wunderschönen Jahresheim. Angelika, bitte. Ja. Ich sag mal. Ja, Herr Siehne, wir kennen uns ja, wie Sachen im Schimmeiner schon mindestens 5 Jahre. Sie haben uns auch schon sehr viel unterstützt. Ich denke nur Beispiele hier an die Einrichtung unseres Büros mit neuen Schränken und alles. Wir haben heute, gestern mal in unserem Büro mal gesprochen, wir müssten ja mal einen Schrank haben zum Abschließen, weil wir wirklich ein paar Unterlagen haben von den Trödlern und so weiter. Können Sie oder? Herr Küster, Sie wissen, wir haben immer für alle Themen ein offenes Ohr. Und das, was ich an Germersheim wirklich so schätze, auch wenn wir in einer Großstadt wie Düsseldorf mit leben, aber Gerresheim, man kennt sich, man arbeitet zusammen, man unterstützt sich gegenseitig. Und das, finde ich, zeichnet diesen Stadtteil doch enorm mit aus. Da kommen immer wieder Erinnerungen an meine alte Heimat. Ich komme ursprünglich aus dem Saarland mit auf, wo auch jeder jeden mitkennt und wo man sich auch gegenseitig mit unterstützt. Und wir haben in der Vergangenheit immer viel mit der Bürgerhilfe gemacht und auch nicht nur mit der Bürgerhilfe, denn gerade als Stadtsparkasse Düsseldorf, als regionales Institut, fühlen wir uns unserer Stadt und unseren Stadtteilen und ihren Bezirken sehr verbunden und versuchen da natürlich auch im Rahmen unserer Möglichkeiten da auch mit zu unterstützen. Wir haben es damals im Rahmen des PS-Zweckertrages ja auch hinbekommen, entsprechend ihnen neue Büromöbel zur Verfügung stellen. Mir wäre an der Ecke auch noch mit wichtig, dass nicht das Gefühl aufkommt, dass wir nur mit der Bürgerhilfe gemeinsam mit arbeiten. Wir tun ja natürlich auch sehr, sehr viel für unsere Schulen hier im Stadtbezirk. Und auch da werden wir gemeinsam einfach nochmal gucken, wenn sich die Möglichkeiten ergeben, dass wir da auch der Bürgerhilfe im Rahmen unserer Möglichkeiten da behilflich sein können. Gut, vielen herzlichen Dank schon mal. Sehr, sehr gerne. Ja, Angelika. Ja. Ja, wir freuen uns am 2. September auf das Straßenfest. Diesmal unter der Schirmherrschaft der Stadtsparkasse Düsseldorf. Wir hoffen, dass wir da ganz viele Bürger wieder sehen werden, dass sie unsere Angebote annehmen, damit wir auch einen schönen Überschuss dort erwirtschaften, den wir den sozialen Zwecken zugutekommen lassen. Wir haben ja eben schon angesprochen, wir wenden uns vorwiegend an Kinder. Wir machen diese Kindereinkleideaktionen. Wir versuchen aber auch in anderen Weise die Kinder einzubeziehen. Wir machen eine Weihnachtsfeier. Wir machen auch Aktionen für ältere Herrschaften, zum Beispiel so einen Operettennachmittag oder Karneval. Hans, was machen wir denn im Karneval? Ja, wir machen zwei Karnevalsveranstaltungen. Eine schon sehr, sehr viele Jahre im DRK Lohbachweg. Ich muss sagen, da ist immer ein bombastisches Programm, weil es dort am Samstagnachmittag ist. Und dann machen wir auch jetzt seit einigen Jahren im Haierhaus. Wir waren vorher auf der Mantenstraße im Ferdinandheim, was ja umgezogen ist, alles zur Bänderstraße. Da beides machen wir Karnevalsveranstaltungen. Hier bei dem Haierhaus ist es zwar heutzutage so, dass das Veranstaltung nur für die Heiminsassen ist, weil da die Räumlichkeiten doch nicht so groß sind wie im DRK, wo jeder hinkommen kann. Ja, man muss sagen, wir haben dort in beiden Heimen immer ein bombastisches Programm. Super Stimmung. Das jedes bis jetzt ein Jahr war auch jedes Mal das Düsseldorfer Prinzenpaar da. Man muss auch noch sagen, im letzten Jahr, also jetzt war das Düsseldorfer Prinzenpaar auch erstmalig bei einer Kindereinkleideaktion dabei. Also ich fand das so toll, wie die Venezia mit den Kindern umgegangen und der Prinz. Die Verwandtenkinder, die wollten wissen, welche Schuhe die Venezia anhat, haben die geguckt und so weiter. Also das war diesmal mit dem Prinzenpaar beim Eikelation. Das war so fantastisch. Also das kann ich noch den beiden nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen. Ja, und ich fand es auch immer toll im Altenheim. Ich war auch bei mehreren Karnevalssitzungen im Altenheim dabei. Man holt die Leute aus dem Alltag, die schunkeln, die kriegen auch mal ein Glas Altbier, was ihnen wirklich Spaß macht. Wir haben viele super Künstler, die dort ehrenamtlich auftreten und mal wieder den älteren Herrschaften, deren Alltag im Altenheim sicherlich nicht schlecht ist, aber relativ eintönig, sie mal ein bisschen Stimmung zu machen und ein bisschen Spaß zu haben, das tut ihnen richtig gut und uns, wir helfen da alle gerne mit, das macht uns auch Spaß. Und wir freuen uns auch schon, also das Herz geht einem auf das nächste Ereignis. Und danke auch allen, die da immer mitwirken. Was sind wirklich viele helfende Hände. Das darf man auch nicht vergessen, dass so eine Veranstaltung wird nicht aus dem Nichts geboren. Aber es lohnt sich jedes Mal. Und genauso wie ich denke, dass sich jeder ist, auch der Aufwand, Hans, für das Straßenfest, wo ihr monatelang auch euch vorbereitet, dass dieser Aufwand sich lohnt, weil im Endeffekt ihr einerseits ein schönes Ereignis für den Stadtteil macht, bei dem viele auch mitwirken. Wie gesagt, auch diesmal die Stadtsparkasse, herzlichen Dank. Und bei dem aber auch dann wirklich ein Profit rauskommt, der über den Betrag hinausgeht, dass es eigentlich auch eine Sache ist, die den Stadtteil und die Bürger da näher zusammenbringt und auch manchmal auch so diese Hilfebedürftigkeit, die einfach so manchmal abstrakt nur wahrgenommen wird, die sieht man, man hilft konkret auch ein paar Kindern aus dem Stadtteil, denen es dann auch ein bisschen besser geht, also das, da kann man sich auch wirklich dran freuen, das Geld versandet nicht irgendwo auf einem Konto, ihr legt auch immer Rechenschaft ab, jedes Jahr, wohin das Geld geht, also das ist transparent und es bleibt sehr viel, oder es wird nicht in irgendwelchen Verwaltungsaufwand gesteckt, sondern es bleibt unmittelbar bei den Hilfebedürftigen. Ja, Angelika, boah, so viel Antwort muss ich alle mal sortieren. Also wir geben jedes Jahr einen bestimmten Betrag, ist immer unterschiedlich, bei diesem Jahr hätten wir um die 30.000 Euro verteilt. Wir laden dazu immer Anfang Januar in der Sahnerklinik, da kommen alle hin, die von uns Spende erhalten haben. Teilweise wird sie doch erst einen doch nochmal überreicht, sei es, wenn es für den Sportverein ist, Trainingsanzüge und so weiter. Also wir unterstützen so viele Einrichtungen hier im Stadtbezirk, also von Sportvereinen, Trainingsanzüge, Sportkleidung, Schulen vor allen Dingen auch, die auch manchmal sehr am Hungertuch leiden, sag ich mal so. Auch alle Schulen hier in Gersheim werden fast immer von uns unterstützt und so weiter. Also man könnte noch eine halbe Stunde oder Stunde nur über die Spendeaktion sprechen, die wir machen. Eben sagst du noch Karnevalssitzung, da muss ich noch, fiel mir eben noch was ein. Hier im Ferdinandsheim, da waren ja immer viele sehr ältere, alte Gersheimer, die früher bei der Grashütte noch gearbeitet haben. Natürlich waren die manchmal happy, wenn die ein Bier oder zwei getrunken haben. Dann sind die aufs Zimmer gebracht worden, sind die in Unterhose nochmal hochgekommen, weil sie eine kleine Schwester wollten noch tanzen. Also, das muss sagen. Also, gute Stimmung, sagen, beste Stimmung. Hier im Ferdinandsheim, da waren wir auch seit Anfang, wie die Bürgerhilfe sich gegründet hat, waren wir dort. Leider sind wir jetzt, muss das Heim umziehen, aber wir sind jetzt ganz gut auch im Heihaus untergebracht. Ja, so sehe ich die Bürgerhilfe. Wir haben keine Aufwendungen. Alles, was bei uns reinkommt, wird wieder dem sozialen Zweck zugewöhnt. Da kann sich jeder davon überzeugen. Wir geben auch bei der Jahreshauptversammlung, die im März stattfindet, ein Bericht über die Kassenlage und da kann jedes Mitglied fragen, wie was wohl Geld hingegangen ist. Also, das wäre so. Super, mal, ja? Super, Hans. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal wieder ein bisschen Musik einspielen und dann noch mal danach unterhalten. Jawohl. Einsteigen bitte, ruft sie jedem laut ins Ohr. Bleiben Sie bitte nicht in der Mitte, gehen Sie endlich doch vor. Liebe kleine Schaffnerin, kling, kling, kling. Sag, wo fährt dein Wagen hin? Liebe kleine Schaffnerin, gern bleib ich im Wagen drin und ich küsse dann sehr galant deine kleine, entzückende, kleine, berückende, verkatten, zwickende Hand. Und ich küsse dann sehr galant deine kleine, entzückende, kleine, berückende, zwickende Hand. Aussteigen bitte, wir sind an der Endstation. Doch ich bleib sitzen und nehm die dritte Fahrkarte mir heute schon. Liebe kleine Schaffnerin, kling, kling, kling. Sag, wo fährt dein Wagen hin? Kling, kling, kling. Liebe kleine Schaffnerin. Gern bleib ich im Wagen drin und ich küsse dann sehr galant deine kleine entzückende, kleine berückende, Fahrkarten zwickende Hand. Und ich küsse dann sehr galant deine kleine entzückende, kleine berückende, Fahrkarten zwickende Hand. Heute hier zu Gast bei der Bürgerhilfe Gersheim, die Stadt Bad Kassel, die auch Schirmherr des diesjährigen Straßenfest ist, weil es am 1. September wieder im wunderschönen Gersheim stattfindet. Herrn Sierke und den Herrn Siene. Herr Gerski und Herr Siene, darf ich korrigieren? Ja. Wir waren doch schon mal zu Gast bei Ihnen. Zu welcher in einer Aktion in der Adventszeit? Was machen wir denn jedes Jahr bei Ihnen? Ja, Sie geben uns eine Möglichkeit. Genau, Herr Gerski, das findet ja in Ihren Räumlichkeiten entsprechend auf der Bendlerstraße statt. Wir freuen uns immer sehr, dass wir euch den größten Stollen Gerresheims anbieten können. Mit Unterstützung gerade von den Küsters, von der Bürgerhilfe und den dort an wohl unsere Kunden und anderen, die wenigen noch nicht Kunden, verkaufen können. Die sind übrigens immer ganz erstaunt, wenn sie dann in die Bank kommen und Geld ziehen wollen und plötzlich ist Stollen gibt. Also sie werden quasi zum Bankinstitut und zur Bäckerei, aber wirklich nur für 3 Stunden an einem Vormittag. Ich glaube, das ist schon verträglich. Und ich denke, das zeichnet sie auch aus, dass sie die Räume dann im Vorraum für diese gute Sache auch hergeben. Und es ist eine Werbung für die Bürgerhilfe, aber ich denke, es ist auch eine Werbung für sie, dass sie sich auch wirklich im Stadtteil auch vor Ort so einsetzen. Also erstmal da herzlichen Dank, dass wir das bei Ihnen machen können, weil es ja sicher auch schwierig ist, da wirklich Partner zu finden. Und Sie sind da schon über Jahre ein verlässlicher Partner, wie Sie das sowieso sind, denke ich. Das ist so, ja. Wir freuen uns immer auf diese traditionsreiche gemeinsame Aktivität mit der Bürgerhilfe. Das Schöne ist ja auch, und so ist es ja auch im Bankgeschäft, man muss auch immer ein bisschen Mut haben zu experimentieren. Ja, das ist nicht nur im Bankgeschäft so, sondern auch die Bürgerhilfe, wenn ich da noch so zurückdenke. Ja, es gab mal die großen langen Stollen am Stück, ja, dann gab es auch mal die kleineren, etwas abgepackteren. Und das Schöne war, am Ende war es letztendlich egal, wie groß oder klein der Stollen mit war. Hauptsache er war gut, dann war er nämlich relativ schnell und zügig mit weg. Und von daher war ich selbst mit überrascht, als ich dann letztes Jahr kurz nach 11 auf der Bänderstraße dann eingetroffen war aus einem Termin, um mir selbst noch ein Stück Stollen zu gönnen, dass dann keiner mehr da war. Ich hoffe, Herr Küster, dieses Jahr gibt es dann auch noch ein bisschen größere Mengen. Ja, damit das haben wir noch uns welche besorgen lassen von der Bäckerei. Ja. Und da gab es noch was. So, ja. Aber war auch wieder ruckzuck alle. Der andere ist zu groß. Es hängt ja auch davon ab, an welchem Tag im Monat wir kommen, weil da haben Sie auch eine gewisse Besucherfluktuation oder Kundenfluktuation. Zu bestimmten Tagen sind einfach mehr Kunden da als zu anderen. Das sagt man ja Monatsanfang, Monatsmitte. Das sind die besten Tage. Die werden wir uns dann auch raussuchen natürlich. Und Sie sagen schon mal herzliches Dankeschön, dass Sie uns das wieder ermöglichen sehen. Sehr, sehr gerne. Dann hören wir noch mal etwas Musik. Jawohl. herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute die Sendung der Bürgerhilfe Gerresheim. Wir werben heute für Ihren Besuch auf dem Straßenfest in Gerresheim an der St. Margareta am 2. September. Immer der erste Samstag im September. Wir werden ein tolles Straßenfest haben mit vielen Trödelmarktständen, mit Aktionen, mit dem wunderbaren Ratschlägerwettbewerb für unsere Kinder. Und danken gleichfalls den Herrn Gerski und Sine, dass die Stadtsparkasse Düsseldorf die Schirmherrschaft über das diesjährige Straßenfest übernommen hat und dass sie uns dort besuchen und auch mithelfen werden in dem Umfang, wie es ihnen möglich ist. Und ich hoffe und denke, Ihre Kinder werden wahrscheinlich auch Spaß haben an den Trödelmarktständen. gerade bei Kinderspielzeug, das wird ja viel angeboten, Kinderkleidung, das ist wirklich eine Sache. Man sieht alle Gerresheimer da, alle Altersschichten, aber die Familien sind da schon sehr vertreten. Also das ist schon ein Anziehungspunkt. Also für mich hat das dieses Jahr auch einen etwas pädagogischen Aspekt, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, meine drei Kinder sind noch relativ klein, der Sohn ist gerade mal 3,5 und die beiden Zwillingsmädchen mal knapp ein Jahr alt. Aber wie halt der Generationenwechsel somit ist, ja, die Kinder von heute werden doch deutlich viel, viel früher mit der Technik in Berührung kommen als sonst. Und von daher freue ich mich da besonders an dem Tag auch mal ein Kind zu zeigen, was es noch so Alternativen gibt, ja. Waren zu betrachten, auch mal anzufassen, ja, dass es alles nicht nur virtuell mitgibt, sondern auch wirklich zum Anfassen und dass da auch ein Mensch dahinter steht, ja, der einem dann das Produkt vorstellt und die Vorzüge mit zeigt und dass man das auch anfassen kann. Da merke ich halt schon auch für mich, dass man da auch als Vater mit großen Werten mit drauflegen muss, ja, um auch einmal ein Kind auch mal einfach auch zu zeigen, dass die Welt halt nicht nur aus IT und sonstigen Dingen mit besteht, sondern auch dass die schöne bekannte Welt auch mit anders ist und von daher, Trödel mag vielleicht ein bisschen angestaubt mit sein, aber aus meiner Sicht doch eine sehr, sehr traditionsreiche Sache und an der man auch unbedingt mit festhalten soll. Man muss natürlich mit der Technik mitgehen, gar keine Frage, mit der Zeit mitgehen, aber altbewährtes und gut eingesessenes sollte man aber auch nicht hinten runterfallen lassen und von daher freue ich mich, dass auch die Bürgerhilfe weiter an dem Thema mit festhält, weiter daran arbeitet und den Bürgerinnen und Bürgern hier in Gerresheim so ein tolles Fest mit anbietet. Ja, herzlichen Dank schon mal. Herzlichen Dank. Und ich denke auch, dass nicht nur das Trödelmarkt treiben, sondern eigentlich auch die Atmosphäre oder auch zum Beispiel das Tombola-lose Kaufen auch eine interessante Geschichte auch für Kinder ist, weil ich sehe immer, wenn die dann die Lose ziehen und sich freuen und wenn sie auch nur einen kleinen Gewinn erzielen, also das ist schon irgendwie noch so kleine spannende Traditionen, die dann eigentlich auch aufrechterhalten werden. Und das ist ein netter Tag, Samstag im September. Ich hoffe, dass ganz viele kommen werden. Vielleicht sage ich noch mal ein paar Rahmendaten. Also es fängt, Hans Kützer, wann fängt es an? Erstmal fängt es morgens um 10 Uhr an. Ja. 9.30 Uhr. Wir haben auch einen Hüpfbosch für die Kinder. Oh, das ist gut. Das ist natürlich sehr gut. Dann haben wir auch Getränkestand, Würstchenstand, Tombola-Stand, Kuchenstand, das sind nur die Hauptwichtigen und natürlich der Trödelmarkt, der schon seit vielen, vielen Jahren immer Anziehungspunkt ist. Wenn man denkt, morgens früh, wie die Autos reinfahren, sieht voll bepackt und nachmittags so um 4 rausfahren, dann meint man, wo ist das ganze Zeug geblieben? Ja, das wird also schon viel umgesetzt dann das auch. Das wird bei uns unwahrscheinlich viel umgesetzt, also manche gehen dann anschließend noch essen von dem Reingewinn und dann bleibt immer noch was übrig. ich weiß, nach verschiedenen Gewinnverwendung, ja, also da ist schon immer sehr gute Umsatz bei uns beim Trödelmarkt. Es machen ja auch eine Menge Leute einfach, weil sie auch Spaß daran haben und nicht, weil es jetzt weil sie damit 20, 30, 40, 50 oder 60 Euro am Tag einnehmen, sondern viele freuen sich ja auch, wenn sie für kleines Geld ihr ja, dass die nicht mehr gebrauchten Spielzeuge loswerden, der Keller oder die Garage sich enträumt. Da freut man sich ja schon eigentlich selbst. Und wenn es dann noch an Leute geht, nicht an Sperrmüll, sondern es an Leute geht, die es noch ein bisschen Spaß dran haben, die es verwenden können, vielleicht auch nicht so viel Geld für Spielzeug ausgeben können, dass sie sich für 20 Euro das neue Spiel, sondern lieber für 2 Euro hier ein gebrauchtes kaufen. Aber für die Kinder macht das dann keinen Unterschied, wenn sie das dann eben bekommen können. Und von daher hat auch dieses Gebrauchtverkaufen eigentlich auch einen sehr sozialen Zweck. Also die Leute können für kleines Geld auch werthaltige Sachen verwenden. Herr Gerstli. Und am Montag früh können Sie da alle Ihre Gewinne auch wieder bei uns vernünftig einnehmen, dass es dann bis zum nächsten Jahr noch mehr wird. Ja. Das ist kein Problem. Aber ich glaube, das sollte da nicht auf Sparbuch, sondern eine andere Investition sein, sozusagen. Das Richtige. Mini-Aktion. Hier muss ich noch einwenden. Also ich weiß es von vielen Damen, die kommen seit vielen Jahren. Sie sagen mir, das Papier wäre ja, ob ich was verkaufe, darum geht es mir nicht. Mir geht es um die Freundschaft, die ich da habe. Da treffe ich einmal im Jahr eine bestimmte Gruppe. Wir sind jedes Jahr an derselben Stelle. Wenn wir ankommen, einer bringt den Kaffee mit, der eine bringt den Sekt mit, der andere bringt die Brötchen mit, der andere bringt noch den Schnaps mit. Und ja, das weiß ich von Damen, die sagen, das ist so eine herrliche Stimmung. Die Stimmung kann ich nicht vermissen. Und das höre ich von einigen Damen jedes Jahr und jedes Jahr. Du meinst so Trödelmann Party machen? Ja, die ja. Damen. Also, ja, ja, ja. Also, so habe ich das noch nicht gesehen, aber ich werde mal darauf achten. Das haben mir viele schon gesagt. Immer auch, wenn die sich mal anrufen und fragen, sind wir wieder alle zusammen, die und die Ecke? Ja. Ja, das muss man ja super, Hans Küster. Ja. Also wir erwarten da Tolles. Jetzt hören wir noch mal kurz Musik. Zu Gast die Bürgerhilfe Gersheim. Am 2. September ist unser großes Straßenfest in Gersheim. Dort heißt das Thema Ganz Gersheim feiert. Wir feiern wieder unser Straßenfest. Die Bänderstraße feiert ebenfalls ihr Straßenfest. Und die Heinrich-Kötz-Straße feiert ab Nachmittag ihr Straßenfest ebenfalls. Hierzu darf ich mich jetzt bei meinen Gästen ganz herzlich bedanken, darf mich bei meiner Mitgliederin Angelika Pinoff-Bieler herzlich bedanken, brachte ich bei Herrn Siede von der Stadtsparkasse, vor dem Herrn Gerski ebenfalls von der Stadtsparkasse bedanken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserem Straßenfest. Machen Sie es gut und kommen Sie mit den Kindern an. Könnt auch die Nachbarkinders mitbringen oder was alle noch im Haus auf der Straße ist, bringen Sie alle mit. Die können alle Ratschlagen, beziehungsweise für die Kinder gibt es eine große Hüpfwurst. Es wird alles zum Essen und zum Trinken geben. Keiner kann verhungern und keiner kann verdursten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ich sage bis auf nach Jahresheim. Ja, dann will ich noch zum Schluss, wer noch Interesse hat beim Trödelmarkt beziehungsweise Kinder zum Ratschlagen mitzubringen, der kann sich anrufen unter Gersheim 2804 295 oder kann sich auch gleichzeitig im Internet unter bürgerhilfe-gersheim.de die Anmeldungen runterladen. Also nochmals, alles Schöne, schlafen Sie gut, träumen Sie süß und träumen Sie vielleicht auch etwas über Gersheim. Tschüss zusammen, Nacht, tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Wenn alle so wären wie ihr, wenn alle so wären wie wir, gäb's auf der Welt statt Zank und Streit nur Fröhlichkeit. Bei uns zählt alleine das Herz, ein Lachen, ein Lied und ein Scherz. Drum wünschen wir zu jeder Zeit, es blieb wie heut. War es schön, so komm bald wieder. Ist es schön, dann bleibe hier. Denn wer weiß, wann wir uns wieder so gut wie heute verstehen. Denn wer weiß, wann wir uns wieder so gut wie heute verstehen. Bald löschen die Lichter nun aus, dann wird es ganz still hier im Haus. Verklungen ist die Melodie, das Spiel vorbei. Ich singe euch nun den Kehr aus, geleite euch winkend hinaus und wünsche euch zu jeder Zeit, ach bleib wie heut. War es schön, so komm bald wieder. Ist es schön, dann bleibe hier. Denn wer weiß, wann wir uns wieder so gut wie heut verstehen. Denn wer weiß, wann wir uns wieder so gut wie heut verstehen. War es schön, so komm bald wieder. Ist es schön, dann bleibe hier. Denn wer weiß, wann wir uns wieder so gut wie heut verstehen. Denn wer weiß, wann wir uns wieder so gut wie heut verstehen. Ich bin der Handyman und telefoniere. Ich bin der